Siebtens. Die reichen Frauen der Kelten. Heuneburg an der Donau. Verschwunden 400 vor Christus. Es war einmal eine sehr reiche Frau. Wäre dies ein Märchen, würde man sie vielleicht als Prinzessin bezeichnen. Sie war rund 1,60 Meter groß und alles an ihr glitzerte. Sie trug einen handbreiten Gürtel aus Bronze um ihren Bauch. An ihren Schläfen hingen 28 Zentimeter große goldene Ringe mit feinen Mustern aus Golddraht verziert. Um den Hals lag eine dreireihige Kette aus Gold- und Bernsteinperlen. An den Fußgelenken trug sie massive bronzene Ringe. An den Armen polierte Reife aus schwarzbraunem Ölschiefer. Sie lebte Ende des 7. vorchristlichen Jahrhunderts in einer neu gegründeten Stadt an der Donau. Heuneburg heißt sie heute, aber vermutlich war dies der Ort, den der griechische Geschichtsschreiber Herodot Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus meinte, als er von einer Polis an der Donau im Land der Kelten schrieb, die man Pyrene nannte. Frauen findet man in der archäologischen Literatur selten. Meist ist von Jägern die Rede oder von Handwerkern, obwohl man oft gar nicht weiß, wer die Werkzeuge benutzt hat, die man gefunden hatte. Die DNA-Analyse gibt es erst seit den 1980er Jahren und sie ist auch nur anwendbar, wenn DNA vorhanden ist. Man kann das Geschlecht bei gut erhaltenen Skeletten anhand gewisser Knochen bestimmen, oft aber nutzte man dafür eben Grabbeigaben, und zwar nach dem Muster: Schmuck bedeutet Frau, Waffen bedeutet Mann. Dabei wollten die Hinterbliebenen durch die Grabbeigaben sicherlich nicht den späteren Forschenden die Geschlechter der Verstorbenen mitteilen, sondern den sozialen Status der Person anzeigen. Wie falsch man mit dem Geschlechterraten liegen kann, wurde offenbar, nachdem Forschende die DNA der Knochen untersuchten, die man in einem schwedischen Grab aus dem 8. Jahrhundert gefunden hatte. Der toten Person hatte man zwei Pferde und jede Menge Waffen mit ins Jenseits gegeben. Knapp 140 Jahre lang hielt man sie für einen mächtigen Krieger, bis sich 2017 herausstellte, das Skelett gehört zu einer Frau. Solche Entdeckungen sind aber Ausnahmen. Liest man sich durch archäologische Beschreibungen, stellt sich unweigerlich die Frage, ob Frauen überhaupt damals existiert haben. Kinder übrigens ebenso. Die reiche Frau, die auf der Heuneburg gelebt hat, ist schon deshalb eine Besonderheit. Es ist vermutlich aber kein Zufall, dass man ihr Grab im Umfeld der Heuneburg gefunden hat. Die Überreste der Siedlung lassen vermuten, dass hier Menschen gelebt haben, die weit gereist waren, viele Kulturen kannten und Teile daraus innovativ für sich selbst genutzt haben. An dem Ort auf halbem Weg zwischen Tübingen und dem Bodensee, an dem die Burgstadt lag, sieht man heute wieder eine weiß getünchte Mauer auf dem Geländevorsprung über der Donau. Dahinter stehen 5 Häuser unterschiedlicher Größe, eng nebeneinander. Es sind Nachbauten. Sie sollen einen Eindruck vermitteln, wie es in der Heuneburg in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts ausgesehen haben könnte. Weiter hinter prangt ein weiteres, sehr großes Gebäude. Es ist ein Herrenhaus aus der Zeit kurz vor dem Untergang der Siedlung. Die Heuneburg mit ihrer dazugehörigen Stadt war eine planmäßige Gründung. Man erkennt es daran, dass die Häuser in Schachbrettmuster nebeneinander standen. Gewachsene Städte sind oft chaotischer organisiert. Die Lage war aus mehreren Gründen besonders günstig. Aber hier war die Donau bis zum Schwarzen Meer mit Schiffen befahrbar. Im Süden liegt Italien und das Mittelmeer, das man über damals bereits bekannte Alpenpässe gut erreichen konnte. Im Norden, hinter der Schwäbischen Alb, hatte man über den Neckar Zugang zum Rhein, über den man die Nordsee erreichte und Waren in das Gebiet der heutigen Niederlande und nach Skandinavien bringen konnte. Seit dem 8. Jahrhundert hatte sich der Fernhandel in Mitteleuropa neu organisiert. Eisen löste Bronze als Werkstoff der Zeit ab. Die alten Routen, auf denen Kupfer und Zinn zur Bronzeherstellung gehandelt wurden, verloren ihre Bedeutung. Neue Verbindungswege entwickelten sich und an diesen gründeten Menschen Handelsstützpunkte, so einen wie die Heuneburg. Die Heuneburg darf man sich nicht als reine Festung vorstellen. Sie besaß natürlich auch einen eng bebauten Burgberg, 300 Meter lang und knapp 200 Meter breit, den eine Mauer umgab. Aber daran schlossen sich 2 weitere Areale an. Auf einem Plateau davor lag eine ebenfalls gesicherte 1,5 Hektar große Ansammlung von Gebäuden, eine Art Vorstadt. Die war von einem 4 Meter hohen Wall umgeben, auf den man einen Zaun aus zugespitzten Holzpfählen, eine Palisade, errichtet hatte. Davor verlief ein 14 Meter breiter und 6 Meter tiefer Graben. Einen winzigen Teil dieses Wallgrabensystems kann man heute noch in der Landschaft erkennen. Wenn man vom Parkplatz des Freilichtmuseums Richtung Burgberg läuft, kommt man über eine Holzbrücke, vor der ein Metallrahmen die Umrisse eines Torhauses formt. Hier stand eines der massiven Tore, 16 Meter lang, 9 Meter breit und vermutlich 10 Meter hoch, das durchquert werden musste, um in die Vorstadt zu gelangen. Die heutige Holzbrücke markiert den Verlauf des alten Grabens. Das Tor war in den Wall hineingebaut. Heute kann man neben dem Rahmen die Erhöhungen des Walls noch erkennen. An diese Vorstadt schloss auf einem Höhenrücken eine locker bebaute Siedlung von 100 Hektar an, die im Norden und Westen durch einen 2,5 Meter tiefen Graben mit anschließendem Wall geschützt wurde. Sie bestand aber nicht aus nebeneinander stehenden Häusern, sondern aus bis zu 70 Höfen, alle mit eigener Umzäunung und Tor. Die Heuneburg war eine Metropole der damaligen Zeit. Man schätzt, dass in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts 3.000 bis 4.000 Menschen dort lebten. 1.000 davon innerhalb des Burgbergs, einige Hunderte in der gesicherten Vorstadt und 1.500 bis 2.000 Menschen in der äußeren Siedlung. Man bezeichnet sie als Kelten. Das Wort stammt aus dem Griechischen und wurde von den Römern weitergetragen. Wie die Menschen sich selbst nannten, wissen wir nicht, denn sie waren schriftlos. Deshalb wissen wir auch nicht, wie das Leben auf der Heuneburg im Detail ausgesehen hat. Was man aber sagen kann, ist, dass hier sehr unterschiedliche Baustile zusammenkamen. Die Art und Weise, wie der Burgberg angelegt worden war, kennt man aus der Mittelmeergegend. Die alte Stadtmauer wurde wenige Jahrzehnte nach ihrem Bau um 600 vor Christus gegen eine neue aus Lehmziegeln ersetzt. Diese Bauweise war auf der Iberischen Halbinsel in Italien und Griechenland verbreitet, aber nördlich der Alpen noch unbekannt. Im Südwesten war diese Mauer durch 17 in sie eingelassene Türme geschützt, wie sie sonst nur die Phönizier hatten. Die Art der Gehöfte, die in der Siedlung gruppiert waren, fand man zur gleichen Zeit in Bayern. Darin gab es ein Gebäude, das besonders herausstach. Mit 320 Quadratmetern Grundfläche, 2 bis 3 Stockwerke hoch. Es erinnerte an etruskische Paläste Mittelitaliens. Dieses Sammelsurium an bauhandwerklichen Referenzen zeigt, dass die Menschen, die hier lebten, Kontakte nach Süddeutschland, in den südlichen Alpenraum und nach Südeuropa hatten und sich aus dem, was sie fanden, das herauspickten, was für ihre Stadt passend erschien. Ihre Toten begruben die Herrschenden der Heuneburg in mächtigen Grabhügeln. Die ersten entstanden kurz nach Gründung der Stadt. Heute kennt man 13 Bestattungsplätze, die aus einem oder mehreren Grabhügeln bestehen. Unter einer gerade mal 30 Zentimeter hohen Erhebung, die einst 4 Meter mächtig gewesen sein soll, fand man im Jahr 2010 ein Grab. Weil daneben der Bettelbühlbach verlief, benannte man es nach ihm. Schnell wurde klar, dass in dem Grab sehr viele wertvolle Beigaben noch erhalten waren. Die meisten frühkeltischen Gräber sind ausgeraubt worden. Eine solche Menge an Funden ist selten. Die Forschenden beschlossen, das Grab in einem Block zu bergen. Eine leicht wahnsinnige Idee. Zwar kannte man Blockbergungen, allerdings waren die Blöcke selten schwerer als einige hundert Kilo. Nun plante man, Stahlrohre unter dem Boden der Grabkammer zu verlegen und dabei die Technik zu nutzen, die man vom Bau von Pipelines kennt. Allerdings platzierte man so viele Rohre nebeneinander, dass eine Art Floß unter dem Grab entstand, das man mit 2 Schwerlastkränen aus der Grube heben und auf einen Transporter verladen wollte. 14 Rohre mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern verlegte man. Für jedes Rohr benötigte man 1 bis 1,5 Tage. 7,55 Meter lang, 6,2 Meter breit, etwas kleiner als ein Squashcourt, aber mit 1,8 Metern ungefähr mannshoch war der Erdblock mitsamt den Funden. Er wog 100 Tonnen. Auf einem Tieflader brachte man ihn zum Landesamt für Archäologie nach Ludwigsburg, wo man eine eigene Halle um den Block herum baute. Bei den dortigen Untersuchungen des Grabblocks fand man nicht ein Skelett, sondern 2. Das erste lag an der westlichen Wand, ausgestreckt, die Füße nach Norden ausgerichtet. Anhand der Beckenknochen identifizierte man es als eine Frau. Knapp 1,60 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt, als sie starb. Um sie herum fand man unter anderem Perlen aus Gold und aus Bernstein, große Ringe, Arm- und Fußreife und rekonstruierte so das Bild der eingangs beschriebenen Frau, die reich geschmückt ins Grab gelegt worden war. Zwei goldene Spangen, die man Fibeln nennt, hatten ihr Gewand verschlossen. Sie sahen aus wie eine Mischung aus Sicherheitsnadel und Haarspange. Eine breite halbrunde Oberseite von rund 5 Zentimetern mit einem ebenso langen geraden Griff. Am oberen Ende der Spange war eine Nadel angebracht, die man im Griff einklemmte. Die Fibel war mit filigranen Punkt- und Strichmustern verziert. Am Ende des Griffs saß eine Kugel mit einem feinen Zickzackmuster. Auch eine Art Machete, Spinnwirtel und die Überreste eines jungen Schweins hatte man ihr ins Grab gelegt. Rätsel gaben die Eckzähne eines Keilers und mehrere tulpenförmige Glöckchen auf, auch ein seltsam geformtes flaches Stück Metall. Durch die dreidimensionalen Röntgenaufnahmen konnte man in seinem Umfeld weitere Gegenstände erkennen, darunter die Trense eines Pferdes. Das Stück Metall konnte man nun in diesem Kontext als Stirnpanzer aus Bronzeblech identifizieren. Auch das Rätsel um die Keilerzähne löste sich dadurch. Man kennt eingefasste Keilerzähne aus anderen, allerdings wesentlich älteren keltischen Gräbern in Zusammenhang mit Pferdegeschirr und vermutet nun, dass auch sie Teil des Brustschmucks sind. An dem Fund ist nicht nur die Menge an Gold und Edelmetallen sowie die Liebe zum Detail beeindruckend, sondern auch die geografischen Bezüge des Schmucks. Ähnliche Colliers kannte man aus Slowenien, Bernsteinfibeln aus Italien und dem Südostalpenraum, Schläfenringe ebenfalls. Die feinen Verzierungen der Goldperlen erinnern an die Arbeiten etruskischer Goldschmiede. Das Stirnblech des Pferdegeschirrs war eine Fusion unterschiedlicher Stile. Das geometrische Muster mit den um sich selbst drehenden Kreisen war ebenfalls in Slowenien verbreitet, Stirnpanzer selbst allerdings im Nahen Osten, auf Zypern, Sizilien und im Süden Italiens. Die Forschenden glauben aber, dass alle Schmuckstücke vor Ort von versierten Handwerkern oder Handwerkerinnen hergestellt wurden. Man hat bei Grabungen nahe der nordöstlichen Spitze des Burgplateaus ein Haus freigelegt, in dem man winzige Fragmente von Golddraht fand. Er entsprach jenem, mit dem die Goldkugeln der reichen Frau verziert worden waren. Das zweite Skelett in der Grabkammer fand man in der gegenüberliegenden Kammerecke. Die Knochen lagen durcheinander, mehr oder weniger auf einem Haufen. Auch Schmuck war zu sehen, aber sehr viel einfacher aus Bronze. Deshalb und aufgrund ihrer Zähne vermutet man auch hier eine weibliche Person. Ein drittes Grab hatte man Jahre zuvor gefunden. Nahe der Erdoberfläche, aber im gleichen Grabhügel, am Rande des Schachts zur Grabkammer der Frauen. Darin fand man nur noch 9 Zähne, aber sie genügten für eine Altersbestimmung. Ein 3-jähriges Kind. Zwischen ihm und der reichen Frau lagen 5 Meter. Nicht nur aufgrund dieser räumlichen Nähe vermutet man, dass die beiden verwandt waren. Man hat 2 ebenfalls sehr aufwendige Schmuckstücke im Grab des Kindes gefunden, die fast identisch waren mit jenen der reichen Frau. 2 Fibeln und 2 goldene Kugeln. Die These ist deshalb, dass hier Mutter und Tochter begraben liegen, aber beweisen lässt sich das nicht. Weder lässt sich aus den Zähnen des Kindes DNA extrahieren, noch hat man verwertbare DNA aus der Knochensubstanz der Frau freilegen können. Und die dritte Frau? Die Art und Weise, wie sie in der Grabkammer lag, spricht dafür, dass sie nicht mit, sondern über der reichen Frau begraben wurde und in die Grabkammer fiel, als deren Decke einbrach. Weil sie so nah bei Mutter und Tochter lag, könnte sie als Amme für das Kind zuständig gewesen sein, nachdem die Mutter verstorben war. Beweisen lässt sich auch das nicht. Es gibt die These, dass sich um 600 vor Christus etwas veränderte in der männerzentrierten Gesellschaft der Kelten in Südwestdeutschland. Die Frauen standen nun vermehrt im Mittelpunkt. Auf der Heuneburg hatte man bis 2012 mehr Gräber von Frauen als von Männern gefunden. Von 107 Bestattungen waren 39% weiblich, 21% männlich. Bei den restlichen konnte man kein Geschlecht zuordnen. Aber niemand war bis dato so reich bestattet worden wie die Tote vom Bettelbühl. Die Einflüsse für diesen sozialen Wandel kamen, so die These, wie eben jene für die Architektur auch aus dem Süden und dem Osten. Bei den Etruskern lebten Männer und Frauen gleichberechtigt nebeneinander, den Eindruck erwecken etruskische Wandmalereien. Die Etrusker siedelten in Nord- und Mittelitalien, dem Gebiet der heutigen Toskana, Latium und Umbrien, und zwar auch in jener Zeit, als die reiche Frau auf der Heuneburg lebte. In Etrurien begrub man Frauen in Grabkammern zusammen mit ihren Wagen, reich ausgestattet mit Goldschmuck. Die Fibeln in den Gräbern der Frau und des Mädchens vom Bettelbühl erinnern an etruskischen Schmuck, die Herrenhäuser in den Siedlungen an etruskische Paläste. Für die Zeit um 500 vor Christus, also nur rund 100 Jahre später, haben archäologische Teams rund 200 Kilometer südöstlich von Paris das ungewöhnlich reiche Grab einer ebenfalls keltischen Frau gefunden. Sie war in einem Wagen bestattet worden, mit jeder Menge Schmuck. Allerdings hat man zunächst den goldenen Halsring, ein Zeichen der Macht bei den Kelten, in einen Haarreif umgedeutet. Mittlerweile geht man davon aus, dass die Frau eine Herrscherin war. Woher kommt die ungewohnte Wertschätzung für Frauen, die sich in den Gräbern ausdrückt? Eine etwas absurde Frage. Man könnte sich genauso gut fragen, woher eigentlich die anhaltende Wertschätzung der Männer kommt, die sich in den Gräbern der übrigen tausende Jahre währenden Geschichte ausdrückt. Es gibt auf diese Fragen drei mögliche Antworten. Die erste ist, sie seien eben die Frauen von wichtigen Männern. Könnte sein, aber warum gibt es dann nicht genauso viele reich bestattete Frauen wie reich bestattete Männer? Die zweite Antwort lautet, dass die Frauen so wertgeschätzt wurden, weil sie eine wichtige Funktion in der Gesellschaft hatten, aber keine politische. Bei den Etruskern war zum Beispiel die Produktion prunkvoller Gewänder ein Mittel, um das Prestige der Sippe zu steigern. Und sie war den Frauen vorbehalten. Auch im Grab der Frau vom Bettelbühl lag ein Spinnwirtel, ein Zeichen für textiles Arbeiten. Allerdings schließt sich das ja nicht aus, dass sie außerdem noch politisch wichtig gewesen sein könnte. Es gibt andere Quellen, die argumentieren, dass Frauen als Priesterinnen zur Macht gekommen sind. Könnte auch sein, aber zum einen waren in der keltischen Kultur Religion und Politik vermutlich nicht streng getrennt. Zum anderen fragt man sich, wie sich diese religiöse Funktion in den Gräbern ausdrücken soll. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen über die spirituellen Praktiken der Kelten. Die dritte Antwort ist die plausibelste, aber die, die lange am wenigsten in Betracht gezogen wurde. Die Frauen waren aus dem gleichen Grund reich bestattet wie Männer auch, weil sie ebenfalls eine wichtige politische Funktion oder soziale Stellung innerhalb der Gemeinschaft innehatten. Die prunkvollen Gräber der Männer und Frauen unterscheiden sich weder in ihrem Aufbau noch in ihrer Ausstattung. Wieso sollte sich die politische Funktion oder soziale Rolle der Personen dann unterschieden haben? Die Eichen- und Weißtannen, die zum Bau der Grabkammer der reichen Frau vom Bettelbühl verwendet worden sind, wurden plus minus 583 vor Christus gefällt. Wenn man davon ausgeht, dass sie mit 30, 40 gestorben ist, hat sie als Kind die Gründung der Heuneburg miterlebt und auch gesehen, wie sich mehr und mehr Menschen in der Stadt niederließen. Sie schaute zu, wie man die 750 Meter lange Mauer aus Lehmziegeln baute, für die je nach angenommener Höhe zwischen 500.000 und 1 Million Ziegel verwendet wurden. Ungefähr zu dieser Zeit, als die Heuneburg ein wuselndes Wirtschaftszentrum war, starb die Frau. Sie hinterließ ihr Kind, das von einer Amme versorgt wurde, aber starb, bevor der Grabhügel der Mutter vollständig aufgeschüttet war. Man setzte das Kind oberhalb der Grabkammer bei. Es könnte natürlich sein, dass die Amme zufällig zur gleichen Zeit starb. Wahrscheinlicher aber ist es, dass sie eine Art ritualisierten Suizid beging oder getötet wurde und so ihren Herrinnen in den Grabhügel folgte. All das ist aber nicht bewiesen. Nicht lange nach dem Tod der reichen Frau änderte sich auch das Leben auf der Heuneburg. 530 vor Christus brannten weite Teile der äußeren Siedlung nieder. Weil die Gehöfte großen Abstand voneinander hatten, so dass Feuer nicht einfach überspringen konnten, glaubt man, dass die Siedlung niedergebrannt wurde. Aus welchem Grund, ob die Heuneburg angegriffen wurde oder ein Aufstand ausbrach, wissen wir nicht. Die äußere Siedlung baute man bis auf einen kleinen Bereich nicht wieder auf. Auf der Stelle, auf der das Haus stand, das einem etruskischen Palast ähnelte, errichtete man einen Grabhügel. Die Grabkammer befand sich genau in der Mitte des ehemaligen Hauses. Auf dem gesamten Areal der alten Siedlung finden sich heute weitere Grabhügel, die im letzten Viertel des 6. Jahrhunderts aufgeschüttet wurden. Der Grabhügel der Frau gehörte nicht dazu. Sie hatte man in der Ebene am Bach beigesetzt. Auch innerhalb des Burgbergs veränderte sich der Grundriss. Das geordnete Muster der Häuser löste sich auf. Es entstand ein Wirrwarr aus Werkstätten, Lagerhäusern und Wohngebäuden. Zusammen ergaben sie mehrere Höfe. Auch hier identifizierte man wieder einen besonderen Hof, der sehr viel größer ist als alle anderen. 400 Quadratmeter Grundfläche. Man vermutet, dass dort die Herrscherin oder der Herrscher mit dem gesamten Gefolge lebte, wie auch immer es verwandtschaftlich organisiert gewesen sein mag. Die Vorstadt erlebte zur gleichen Zeit einen Bauboom mit vielen neuen Häusern. Man legte in Steillagen sogar Terrassen an, um Flächen für weitere Häuser zu erhalten. Vermutlich mussten Handwerker und Handeltreibende, die ehemals innerhalb des Burgbergs angesiedelt waren, dorthin umziehen. Den Befestigungswall um die Vorstadt erhöhte man auf über 5 Meter. Zusammen mit dem vorgelagerten Graben musste man nun 40 Meter in der Breite und 12 Meter Höhenunterschied überwinden, wenn man die Siedlung angreifen wollte. Der Handel florierte weiter. Man fand Gefäße, die in Athen getöpfert wurden und von denen wir wissen, dass man in Griechenland Wein darin lagerte und transportierte. Auf ihnen sind Darstellungen von griechischen Kriegern, Sportlern und Gelagen. Andere Gefäße stammen aus Süditalien und dem heutigen Marseille. Aber langsam schwand die Bedeutung der Heuneburg. Neue Zentren wuchsen heran, wie Hohenasperg bei Ludwigsburg, der Ipf bei Bopfingen, der Heiligenberg bei Heidelberg, Bad Dürkheim in der Pfalz und Glauberg in Hessen. Dann brannte es Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus erneut auf dem Burgberg. Die Gebäude lagen in Schutt und Asche. Aber dieses Mal baute man sie nicht mehr wieder auf.